SWR 2 Dschungel. Mit Roland Wagner. Mitte der 90er beklagten rechte Strategen ihr klägliches Scheitern beim Versuch, in der Techno-Szene Fuß zu fassen. Doch dann entdeckten die Wortführer plötzlich die Wiederkehr des Pathos in der Jugendkultur, ausgerechnet in der Rockmusik. Dort also, wo sich pathetische Töne, wenn überhaupt einmal, eher ungewollt einschleichen konnten. Die sogenannte Neue Deutsche Härte und ihre Hitparadenerfolge gaben neue Hoffnung. Bald präsentierten die Rechten und ihr Umfeld eigene Bands. Deren Konzerte und CDs erreichen seither ein ganz anderes, vielschichtigeres Publikum als die Kombos der Nazi-Skins. Im modernen Tonstudio ist die Collage der billigste Weg zum Bombast. Wagnerklänge digital verschnitten mit einer militärischen Fahnenweihe, gesampelte O-Töne aus Nazi-Reden, dazu allerlei Synthesizer-Gimmicks, unterlegt mit Rhythmen aus dem Drumcomputer. Die intellektuellen Strategen der neuen Rechten jedenfalls befanden, dies sei endlich eine patriotische Subkultur, weit genug entfernt vom peinlich dumpfen Neonazi-Milieu und der Schmuddelecke der Glatzen. Abseits vom unappetitlichen Gegröle der Skinbands hat sich Unkonventionelles eine Plattform geschaffen. Inmitten des Arkanums linksalternativen Bewusstseins sprießen schwarze Blüten. Die rechte Independent-Szene hat es sich in der remotesten Nische gemütlich gemacht. In der Schnittfläche von nietzscheanischem Nihilismus, wagnerschen Mythen, okkulter Dunkelei und Heroismus. Auf ihrer Kulturseite kommentiert die Zeitschrift Junge Freiheit, das einflussreichste Forum der sogenannten konservativen Avantgarde, das Eindringen ihrer Gesinnungsgenossen in bis dahin betont unpolitische und vielleicht gerade deshalb wenig wache Szenen. Unter den Etiketten Gothic, Darkwave, Industrial oder Neofolk spielen plötzlich Musikanten mit solch raunenden Namen von Thronstahl, Turb und Sturmwerk, Projekt Blauland, Ahnenkult, Weltenbrand, Waldteufel, Notwende, Aller Seelen, Forthcoming Fire, Blood Axis, Der Blutharsch, Isengard, Darkwood, Swirling Swastika, Wirbelnde Hakenkreuze, Eisregen, Heiliges Europa, Mjölnir, Thors Hammer, Svantje Svanvit, The Last Days of Jesus, Sol Invictus, Der unbesiegte Sonnengott, Voice of Blood, The Days of the Trumpet Call, Moon lay hidden behind a cloud. Und ihre CDs? Pardon, ihre Lichtscheiben. Die widmen sie mit Vorliebe zwielichtigen Figuren aus faschistischer Zeit. Leni Riefenstahl etwa, den Nazi-Bildhauern Breker und Thorak, Ernst Jünger oder Mussolinis Einflüsterer Julius Evola. Die anbrechende Abenddämmerung ließ Burg Falkenstein im Dunkeln versinken. Umrahmt von altertümlich dekorierten Verkaufsständen, Schwenkgrill und einer Mettheke stand vor der steil abfallenden Burgmauer eine Bühne, links und rechts verziert von Bannern mit der Siegkrone. Die Bühnenmitte schmückte eine Fahne mit dem SS-Totenkopf, dem Logo der englischen Band Death in June. Kameradschaft. Kameradschaft. Vor allem der Erfolg von Rammstein machte am Ende des letzten Jahrhunderts klar, dass faschistoide Klänge und Bilder bei der jugendlichen Kundschaft längst keine allergischen Reaktionen mehr auslösen. Und auch ein Blick in unsere Alltagskultur zeigt, dass einiges von dem ins ganz Normale zurückgekehrt ist, was noch vor nicht allzu langer Zeit bei den Nachdenklicheren unter uns eher ungute Erinnerungen heraufbeschworen hätte. Die Designer unserer Lebenswelten setzen in ihren Inszenierungen und Verpackungen immer skrupelloser auf den Reiz der beeindruckenden Makellosigkeit des Schönen und des Starken und auf die nervenkitzelnde Aura des Kämpfers. In Popvideos und im Hollywood-Blockbuster ebenso wie in reißerischen Naturfilm-Thrillern vom Fressen und Gefressenwerden oder in den TV-Choreografien großer Sportspektakel. Und von den nassfrisierten Duschgel-Heroen der Werbung über martialische Teutonenrocker bis zu tatsächlichen Wiederbelebungsversuchen faschistischer Weltanschauung ist es eben kein zu weiter Weg mehr. Auch wenn die eingeölten Rammstein-Pyromanen nur fahrlässig spielen mit Riefenstahl und rollendem R, die junge Freiheit spürte schon im Frühjahr 1996, dass sich mit ihnen die Tür in ein neues Operationsfeld geöffnet hatte. Weil der Meister uns gesandt. Böse, weil diese Zeit es nicht anders verdient. Rammstein. Verkünden wir den Untergang. Harte deutschsprachige Musik mit Top-Ten-Potenzial. Irgendwo zwischen Heavy, Techno und Marschmusik. Daher Daumen hoch für Rammstein und all dem, was in ihrem Fahrwasser auf uns zukommen mag. Füttert sein Geschwür aus. Neid, Neid, Neid, Neid. Zu DDR-Zeiten hießen Rammstein übrigens noch Feeling B und waren damals die Kultband aller Ostpunker. Auch ein anderer mittlerweile hitparadenkompatibler Vertreter der neuen deutschen Härte begann seine Karriere einst auf einer ganz anderen Bühne. Aus Joachim Witt, dem goldenen Reiter der neuen deutschen Welle anno 1980, wurde in Nachwendezeiten ein düsterer apokalyptischer Reiter, dem äußerst nebulöse Textzeilen aus der Feder fließen. Bayreuth 1. Durch die Gewitternacht stampft deine Hundertschaft exzentrischer Muskelkraft. Dort, wo die Wölfin lebt, nunmehr die Erde bebt und dichter Nebel steht. Mit Wotan und Sturm war ich immer verwandt. Kalter Nordwind weckt meine Seele. Vor dem Blendwerk keuchender Leiber stehen die Fackeln im Sturm bereit. Josef Klump aus Bingen am Rhein, der wichtigste Musiker in der rechten Darkwave- und Gothic-Szene, sah im Fahrwasser von Rammstein plötzlich eine realistische Chance, in den Pop-Orbit aufzusteigen. Rammstein gehören zu uns, aber unwissend und unschuldig. Sie machen eine Art Volksmusik, sie marschieren in die Charts. Und sie sind authentisch deutsch. Seine Band Weißglut tauchte plötzlich im Angebot des größten Unterhaltungskonzerns der Welt auf. Und beinahe hätte er es tatsächlich geschafft. Die junge Freiheit, die seine Karriere stets wohlwollend begleitet und gefördert hat, veröffentlichte nach dem im letzten Augenblick dann doch noch gescheiterten Durchbruch zum Superstar einen etwas weinerlichen Artikel über sein Schicksal. Im Frühjahr 1999 stand Klump vor seiner großen Chance. Mit der Band Weißglut bekam er einen exklusiven Plattenvertrag mit Sony Music. Doch der Antifa-Sturm brach los. Nach immerhin bemerkenswertem Ausdauern seitens der Plattenfirma musste Klump schließlich gehen. Dieses vorläufige Ende seiner musikalischen Karriere bedeutete für ihn auch das Ende der materiellen Perspektiven. Der Mann hatte jahrzehntelang nur für die Musik und seine Ideale gelebt. Um sich die Sozialhilfe zu sichern, geht der Ungelernte nun auf den Friedhof zum Wegekehren. Für einen Grufti gibt es, so möchte man meinen, weit unbehaglichere Arbeitsplätze. Wenn das Mystische und Irrationale, der Wunsch nach antiaufklärerischer Innenschau und gelebter Transzendenz ihre Stimmung in der Jugendkultur finden, ist der ästhetische Konsens des Westens durchbrochen. Wenn die Bezugspunkte Mittelalter und deutsche Geisteskultur darstellen statt Love and Peace, wenn die Seele gegen den Intellekt ins Feld geführt wird. Seele, Feuer, Licht, Blut, Sturm, Schicksal und Opfer, das Ewige und das Geheime, Kultur versus Zivilisation, Volk versus Gesellschaft, Gefühl versus Verstand, Erde versus Asphalt. Pathos ist seit je der naive Versuch, das Unübersichtliche, Widersprüchliche und Unbehagliche in Epochen des Umbruchs durch große, leere Worte zu wandeln. Die schwarze Sonne, ein Lieblingssymbol der Szene. Das Sonnenrad, ein uraltes Zeichen, aber eben auch das Emblem der berüchtigten SS-Abteilung Ahnenerbe. Die Lieder der Runenrocker raunen in ihren Versen unentwegt über das Helle und das Dunkle, das Natürliche und das Unnatürliche, das Gesunde und das Entartete, das Eigene und das Fremde. Wenn man die Augen schließt, führen einen diese Klänge direkt an das Lagerfeuer alter Volksstämme. Wotan und Siegfried als wegweisende Galionsfiguren für eine neue Gesellschaft? Und Antworten auf die anstehenden Schicksalsfragen der Menschheit, abgelauscht der Stimme des Blutes und dem Ruf der Scholle? An die 350 Besucher waren zu dem Konzert unter dem Motto »Der Tod im Juni« auf die Burg im Harz gepilgert. Der Bandname Death in June bezieht sich auf die Ermordung des SA-Führers Ernst Röhm im Juni 1934. Einlass nur in Abendgarderobe oder historischem Gewand. Die Damen erschienen in langen Abendkleidern. Einige der Herren wählten als historisches Gewand Tarnbekleidung oder schwarze Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. Geschmückt mit Runen und Totenkopfsymbolen am Revier. Der exklusive Vertrieb der Konzertkarten und der Eintrittspreis von 70 DM garantierten eine elitäre Atmosphäre. Kameradschaft. Kameradschaft. Kameradschaft. Kameradschaft. Also, was ich mag, ist diese SS-Ästhetik. Es gibt keine anziehendere Uniform auf der Welt als diese SS-Uniform. Man sollte einfach die Frauen fragen. Eine unvoreingenommene Frau wird sagen, das ist einfach sexy. Josef Klum. Kameradschaft. Frontmann Douglas Pearce betrat nun in seinem klassischen Outfit, Tarnfleck-Uniform und weiße Maske, die Bühne, begleitet von John Murphy, ebenso in Tarnjacke, aber mit Ledermaske, und Albin Julius mit Gasmaske. Aufrecht stehend trug Pierce das zentrale Thema der Band vor, Death of the West. In seinen Songs lamentierte er über die Negation der klassischen europäischen Kultur durch das Christentum und propagierte den offenen Kampf gegen die Moderne. Eine längst verloren geglaubte Vergangenheit zwischen Mittelalter und Nationalsozialismus schien aufzuerstehen. Und die vertonte Botschaft hieß Kameradschaft und Vaterland. Kameradschaft. Kameradschaft. Josef Klum. Und der Mann ist wieder Mann und die Frau ist wieder Frau. Kameradschaft. Die Inszenierung zwischen Apocalyptic Folk und Industrial bildete eine harmonische Performance. So unterschiedlich die Musikstile auch sind, das Publikum bei diesen Festivals ist erstaunlich homogen. Und im Übrigen mit einem weit höheren Frauenanteil gesegnet als bei Neonazi-Konzerten üblich. Man lauscht den Gruftklängen des Gothic ebenso wie den brachialen Lärmorgien des Industrial. Und zum Chill-Out bei Sonnenaufgang gibt es dann Elfensingsang und Harfenklang. Wir waren eingeladen zu einem altgermanischen Beltane-Fest im Bergischen Land, um mit ausgewählten Leuten zu feiern. Nach einem 45-minütigen Fußmarsch mit Fackeln durch den Wald kamen wir an. Der Platz lag eingesäumt am obersten Rande eines Berges. Als die Zelte aufgebaut und das Feuer errichtet war, begannen die Feierlichkeiten. Alle sangen mit. Gut, dass das nächste Dorf einen Kilometer weg war und nichts mitbekam. Durch das Dunkel, durch die helle Ewigkeit des Jahresrat. Auch nur wenige Kilometer entfernt liegt Königswinter am Rhein und darüber ein mythenreicher Ort, der Drachenfels. Dort oben auf halber Höhe eine düstere Höhle, die Nibelungenhalle. die heute sinnigerweise einen Reptilienzoo beherbergt. Und um diese Grotte schlichen schon viele der Dunkelgewandeten auf ihrer Suche nach altgermanischen Wurzeln. Und hier soll sich, ganz in der Nähe, in einer lauschigen Sommernacht des Jahres 1985 der okkulte Orden der Illuminatis of Thanateros gegründet haben. Ein obskurer Zirkel, dem auch Ian Reid von Death in June angehört. Als Benefizaktion zum Erhalt der Drachenhöhle versammelten sich unlängst Klump und andere auf einem CD-Sampler, um inbrünstig die alten Recken zu besingen. Und die Nornen, die Göttinnen des Schicksals, und Fafner, den armen, vom blond-blauäugigen Helden gemeuchelten Lindwurm. Odin, hörst du die Kinder des Nordens nicht schreien? Odin, wann wirst du uns aus der Knechtschaft befreien? Identität durch Musik. So nennt die Band Carpe Diem eine Initiative zur Förderung des Deutschrock. Aber wenn man sich diese, ihre Musik dann anhört, so richtig arisch klingt sie eigentlich nicht. Mit all den Blue Notes und Backbeats und Powerchords. Und auch in Josef Klumps Stücken nistet noch so mancher tief schwarze Ohrwurm. So sehr sich die Braunen in der schwarzen Szene auch um weiße Klänge bemühen, in ihrer musikalischen und ideologischen Mottenkiste finden sie neben ein paar Takten Wagner und schmissigen Märschen, ein bisschen Irish Folk und Walter von der Vogelweide recht wenig, um einen jugendlichen Zeitgenossen des dritten Jahrtausends in Stimmung zu bringen. Für den letzten Kick bedienen sie sich am Ende dann doch lieber der bewährten Licks and Grooves von den Ufern des Mississippi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. That's soul music, not Richard Wagner. Detroit, not Bayreuth. Lutz Neizert berichtete über runenraunende Rocker in der Neo-Folk- und Darkwave-Szene. Die Sprecher waren Markus Grube und Heinrich Gieskes. Produktion Birgit Schilling, Karl-Heinz Stoll und Hans-Peter Bögel. Redaktion Wolfram Wessels.